20. 4, 99. Goethe, der Dichterfürst. Johann Wolfgang von Goethe ist Deutschlands größter Dichter und einer der größten der Welt. Er war nicht nur Dichter und Schriftsteller, er war auch Künstler, Naturforscher und Staatsmann. In diesem Jahr begehen wir die 250. Wiederkehr seines Geburtstags. Wie nur wenige Menschen kannte Goethe sich in allen Bereichen des Wissens und Lebens aus. Alles ordnete er in seine Sicht der Dinge, seine Weltanschauung ein. Alles war für ihn eine Einheit. Wir nennen solch einen Menschen einen Universalmenschen oder ein Universalgenie. Jugend. Am 28.08.1749 wurde Goethe in der reichen Handelsstadt Frankfurt am Main geboren. Dort steht heute noch als Museum das Goethehaus, in dem er heranwuchs. Seine Eltern waren wohlhabende Leute. Goethe hat nie in seinem Leben Not kennengelernt, wie zum Beispiel der Dichter Friedrich von Schiller. Er hatte immer genug Geld. Goethes Vater war Jurist, aber er übte seinen Beruf nicht aus. Er hatte genug Vermögen, um davon zu leben und seinen Kindern eine gute Ausbildung zu geben. Vater Goethe war sehr gebildet, viel gereist und hatte strenge Grundsätze. Wie der Vater interessierte sich auch sein Sohn später für alle Bereiche des Wissens, wie er, stellte auch der Sohn feste Grundsätze und Regeln für das Leben, für Wissenschaft und Kunst auf. Goethes Mutter war das Gegenteil. Sie hatte viel Lebensfreude, viel Fantasie und konnte gut erzählen. Von ihr hat Goethe sein freundliches, gewinnendes Wesen geerbt, sowie seine Fantasie und seine Gabe zu dichten. Goethe hat in seinem langen, reichen Leben mehrere Abschnitte der geistigen Strömungen in Europa durchlaufen. Als er geboren wurde, in die Mitte des 18. Jahrhunderts, herrschte in Europa die sogenannte Aufklärung. Der Mensch wollte alles mit seinem Verstand erforschen, aufklären, in den Griff bekommen. Sturm und Drang. Seit etwa 1770 entstand jedoch unter der Jugend in Deutschland als Bewegung dagegen der sogenannte Sturm und Drang. Gegen den Verstand betonte man jetzt das Gefühl. Gegen ein Leben nach strengen Ordnungen legte man Wert auf Freiheit und Spontaneität bis hin zur Anarchie und auf Größe des Menschen. Goethe studierte zu dieser Zeit Rechtswissenschaft in Straßburg. Sein Vater wollte, dass er Jurist würde, wie er selber. So besuchte der Sohn von 1765 bis 1771 die Universitäten von Leipzig und Straßburg. Schon in Leipzig hatte Goethe Gedichte gemacht. Sie waren mit dem Verstand ausgedacht und daher etwas unlebendig und trocken. Doch jetzt in Straßburg erwachte sein Gefühl zu voller Stärke. Von jetzt an spricht er in seinen Gedichten aus, was er an Freude, Schmerz, Hoffnung, Glück, Verzweiflung unmittelbar empfindet. Das alles sagt er in einer wunderbar flüssigen, reichen Sprache, wie sie nur selten ein Dichter besitzt. Goethe wurde von seinem Freund Johann Gottfried Herder dazu angeregt. Aber seine schönsten Gedichte entstanden aus seiner Liebe zu der Pfarrerstochter Friederike Brion in dem Dorf Sesenheim bei Straßburg. Doch heiraten wollte Goethe Friederike nicht. Als er 1771 nach Frankfurt zurückkehrte, ließ er sie traurig und allein zurück. Goethe hat seine Werke meistens ohne viel Mühe niedergeschrieben. Er kannte allerdings auch immer wieder Zeiten, in denen er passiv war und depressiv. Er hat dann mit festem Willen dagegen angekämpft. Er war ein sehr feinfühliger, komplizierter Mensch. Goethe war jetzt Rechtsanwalt in Frankfurt, aber sein Beruf langweilte ihn. Viel lieber schrieb er Gedichte. In ihnen wird in einer begeisternden Sprache die Natur, zum Beispiel Wanderers Sturmlied, oder der große Mensch, das Genie, zum Beispiel Prometheus, verherrlicht. In seinem ersten Drama, Götz von Berlichingen, schildert Goethe einen mutigen Kämpfer für Freiheit und Recht, der an der Feigheit und Verdorbenheit seiner Zeit zugrunde geht. Durch dieses Schauspiel wurde Goethe plötzlich berühmt. 1772 ging Goethe für kurze Zeit in das benachbarte Wetzlar. Dort lernte er ein Mädchen kennen und lieben, das mit einem seiner Freunde verlobt war. Gleichzeitig erschoss sich in dieser Zeit ein anderer Freund aus unglücklicher Liebe zu einer Frau. Sein Tod und Goethes eigene unglückliche Liebe regten ihn an, den Roman Die Leiden des jungen Werther zu schreiben. Dadurch wurde Goethe noch berühmter. Viele junge Männer in ganz Europa kleideten sich damals wie Werther in dem Roman. Manche erschossen sich sogar wie Werther aus unglücklicher Liebe. Wandlung zum Klassiker. 1775 fand Goethe endlich eine ihn befriedigende berufliche Anstellung. Der junge Herzog Ernst August von Sachsen-Weimar berief ihn als Minister in sein kleines Herzogtum. Dort blieb Goethe bis an sein Lebensende. Er war als Minister nacheinander für verschiedene Aufgaben zuständig. Für die Finanzen, für das kleine Heer, den Wegebau, das Theater und die Künste. Hier in Weimar fand Goethe aus der Unruhe seiner Sturm- und Drangzeit in die Ruhe und Ordnung der Klassik. Dabei half ihm seine ältere Freundin Frau von Stein, die Frau eines Hofbeamten. Klassik bedeutet immer etwas Vollkommenes, etwas Allgemeingültiges. Die damalige Klassik entstand aus der Verbindung von Vernunft, Aufklärung und Gefühl, Sturm und Drang. Das Gefühl wird bejaht, aber gebändigt und in Schranken gehalten durch die Vernunft. So entsteht der harmonische, der ideale Mensch. Das große Vorbild war dabei das griechische und römische Altertum. Die nach Vollkommenheit streben und vollkommen werden. Dadurch befreien sie sich und andere vom Schlechten, von Not und Schuld. Die griechische Königstochter Iphigenie in Goethes Drama Iphigenie auf Tauris ist zum Beispiel solch ein Mensch. Von 1786 bis 1788 machte Goethe die für ihn sehr wichtige Reise nach Italien. Durch die Kunstschätze dort und seine ungezählten Begegnungen mit Menschen bekam er viele neue Anregungen. Und Goethe wurde dort auch ein noch freierer Mensch. Schon immer hatte er sein Leben sehr nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen geführt. Alle Vorschriften, aller Zwang waren ihm verhasst. Jetzt, nach seiner Rückkehr nach Weimar, nahm er ein junges, einfaches Mädchen namens Christiane Vulpius zu sich in sein Haus. Er bekam mit ihr mehrere Kinder. Aus der Kritik der Weimarer Gesellschaft an seinem Verhältnis machte er sich nichts. Von seinen Kindern blieb allerdings nur sein Sohn August am Leben. Naturwissenschaft. Nach seiner Rückkehr aus Italien zog Goethe sich von den Menschen in Weimar zurück. Er dichtete auch nicht mehr so viel. Stattdessen beschäftigte er sich jetzt mehr mit der Naturwissenschaft. In der Optik interessierte ihn besonders die Lehre von den Farben. Goethe sprach zwar häufig von Gott, aber ebenso oft von der Gottheit oder der Vorsehung. Er sah Gott überall in der Natur und in besonders bedeutsamen Menschen. Wir nennen diesen Glauben Pantheismus. 1795 lernte Goethe den Dichter Friedrich von Schiller kennen. Dieser ermunterte ihn, wieder mehr zu schreiben. Auch Goethe half Schiller bei der Entstehung seiner Dramen. Zwischen beiden entstand eine Freundschaft, die bis zu Schillers Tod 1805 anhielt. Beide Männer hatten große Hochachtung voreinander. 1806 besetzten französische Soldaten unter Napoleon Weimar. Als sie in Goethes Haus eindrangen, um zu plündern, kam Goethe in Lebensgefahr. Die mutige Christiane rettete ihn. Daraufhin hat Goethe sie schließlich geheiratet. Aber Goethe hat vor und neben Christiane noch viele andere Frauen geliebt, auch körperlich, und das bis an sein Lebensende. Jedoch heiraten wollte er keine, er wollte sich nicht binden. Manche Frau hat er unglücklich zurückgelassen. Der Weise von Weimar. Allmählich wurde Goethe immer berühmter. Viele Leute kamen nach Weimar, um ihn zu sehen. Aber Goethe zog sich von den Menschen zurück. Er baute sich sein eigenes Reich des Wahren und Schönen auf. Politik interessierte ihn nicht. Napoleon, der damals größtes Elend über Europa brachte, bewunderte er als einen großen Menschen, als ein Genie. Von den damals in Europa entstehenden nationalen und demokratischen Regungen wollte er nichts wissen. Die neue Bewegung der Romantik mit ihrer Vorliebe für Märchen und Irrationales lehnte er ab. Goethe meinte, er müsse auch in seiner äußeren Erscheinung vorbildlich sein, ein vollkommenes Bild darstellen. Deshalb begegnete er seinen Besuchern im Alter mit viel Würde. Er erwartete, dass die Menschen vor ihm Achtung und Respekt hatten. Alle Unordnung, alles Hässliche war ihm verhasst. Darum durfte auch niemand in seiner Gegenwart von Krankheit oder Tod sprechen. Im Alter hat Goethe noch mehrmals Frauen heftig geliebt. Daraus entstanden sein Roman Die Wahlverwandtschaften und seine Liedersammlung Westöstlicher Divan. Seine erste Lebenshälfte erzählt er in seiner Biografie Dichtung und Wahrheit. Bis an sein Lebensende hat Goethe an seinem Faustdrama gearbeitet. In ihm beschreibt er, wie Faust, also der Mensch, aus allem Irrtum und aller Schuld seines Lebens schließlich zur Klarheit und Erlösung in Gott findet. Rüstig bis zu seinem letzten Lebenstag ist Goethe 1832 in hohem Alter gestorben. Goethe und wir. Goethe hat wunderschöne Gedichte und Dramen geschrieben. Er hat viele weise und richtige Erkenntnisse gehabt. Vieles, was er gesagt hat, wird immer richtig und wahr bleiben. Aber kann Goethe uns auch als Mensch ein Vorbild sein? Meist hat er sich nur mit sich selber beschäftigt, mit seinen Empfindungen und Gefühlen, seinen Freuden und Leiden. Die Not anderer hat ihn nicht viel gekümmert. Freunden, die ihn um Hilfe baten, hat er häufig nicht geholfen. Seine Frau ließ er allein unter großen Schmerzen sterben. Er erwartete zwar von Eheleuten Treue in der Ehe, aber er selber hatte neben seiner Ehe noch zahlreiche andere Liebschaften. Das lag daran, dass Goethe keine Beziehung zu dem lebendigen Gott hatte, dem himmlischen Vater. Denn Gott schenkt uns durch Jesus die Kraft, unsere Mitmenschen opferbereit zu lieben und in der Ehe treu zu sein. Wenn wir Jesus in unser Leben hineinnehmen, macht er uns zu neuen Menschen, zu Kindern Gottes. Wir bekommen dann Gottes Liebe zu spüren. Gott schenkt uns dann ewige Geborgenheit, ein ewiges Dasein bei sich. Wir werden erst dadurch richtig frohe Menschen. Goethe wollte aber von Gottes Hilfe durch Jesus nichts wissen. Er verehrte Jesus nur als einen besonders großen Menschen, aber nicht als seinen Helfer und Retter im Leben. Er meinte, er könne sich selber aus eigener Kraft in einen guten, vorbildlichen Menschen verwandeln. Er meinte, er könne sein Leben ohne Gott bewältigen. Weil Goethe Gottes Hilfe in Jesus ablehnte, war er im tiefsten kein glücklicher Mensch, auch wenn es ihm äußerlich im Leben immer gut ging. Er sagte selber, dass er nicht viele frohe Stunden in seinem Leben gehabt habe. Er lebte in ständiger Angst vor dem Tod. Von daher können wir Goethe eigentlich nur sehr bedauern. Und in diesen Dingen kann uns der große Dichterfürst kein Vorbild sein. Täglich zu singen. Ich danke Gott und freue mich, wie's Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe, dass ich die Sonne, Berg und Meer und Laub und Gras kann sehen und abends unterm Sternenheer und lieben Monde gehen. Und dass mir denn zumute ist, als wenn wir Kinder kamen und sahen, wie der heilige Christ bescheret hatte. Amen. Ich danke Gott mit Saitenspiel, dass ich kein König worden. Ich wär geschmeichelt worden viel und wär vielleicht verdorben. Auch bete ich ihn von Herzen an, dass ich auf dieser Erde nicht bin ein großer, reicher Mann und auch wohl keiner werde. Denn Ehr und Reichtum treibt und pläht, hat mancherlei Gefahren, und vielen hat's das Herz verdreht, die Weiland wacker waren. Und all das Geld und all das Gut gewährt zwar viele Sachen, Gesundheit, Schlaf und guten Mut kann's aber doch nicht machen. Und die sind doch bei Ja und Nein ein rechter Lohn und Segen. Drum will ich mich nicht groß kasteien des vielen Geldes wegen. Gott gebe mir nur jeden Tag so viel ich darf zum Leben. Er gibt's dem Sperling auf dem Dach, wie sollte es mir nicht geben? Zum ersten Male. Es muss im Jahre 1912 gewesen sein, am 23. Dezember. Wir fuhren von Göttingen bis Eichenberg mit der Bahn, ein Dutzend Jungen, und warteten dann durch den hohen Schnee querfeldein auf die Burgruine Hanstein zu. Noch war sie nicht in Sicht. Wir zogen über Berg und Tal, durch Wälder, durch Schluchten und an Hängen hin. Manchmal gab es kleine Raufereien. Der eine und andere wurde im Schnee herumgewälzt und mit Schnee gewaschen. Wenn das Gelände es erlaubte, gingen wir schneller und sangen. Die Sonne schien matt durch den frostigen Nebel, der über der Erde stand. Schweigend lagen die Dörfer im Tal. Wir zogen dahin, sangen und waren guten Mutes. Jede Fahrt ein Abenteuer. Damals hatte die Jugend gerade Gefallen am Wandern gefunden. Jede Fahrt bedeutete noch ein Abenteuer. Jugendherbergen gab es noch nicht, und wenn es sie gegeben hätte, wären wir an ihnen vorbeigegangen. Noch lag der Glanz des Neuen, ja des Unerhörten über allen Unternehmungen. Man entdeckte die Landschaft, die Freiheit, die Lieder, die Spiele, die Tänze, die Freunde, sich selbst, die Welt, alles. Ich war damals 14 Jahre alt und erst wenige Wochen bei der Gruppe. Wir dachten nicht viel über das Leben nach, aber wir lebten. Gerade weil wir nicht über das Leben nachdachten, lebten wir. Wir waren ein Teil des Lebens. Ich fürchte, die klugen jungen Menschen von heute würden nicht viel von uns gehalten haben. Wir von ihnen übrigens auch nicht. Eine bewegende Weihnachtsfeier. Um die Abenddämmerung trafen wir auf der Ruine ein. Und alsbald begann im Saal, den eine Balkendecke, verglaste Fenster und ein offener Kamin bewohnbar machten, eine bewegende und erregende Weihnachtsfeier. Für mich war sie deshalb so bewegend, weil fast alles, was geschah, unter dem glücklichen Zeichen des zum ersten Male stand. Zum ersten Male sah ich einen Weihnachtsbaum, der keinen anderen Schmuck als einige wenige Kerzen trug und mit seinem weit ausladenden, stark duftenden Gezweig so waldhaft, so unberührt wirkte. Zum ersten Male vernahm ich die Weihnachtsgeschichte in der Sprache des alten Heliand-Dichters. Zum ersten Male ließ die unbegreiflich süße, von Geigen und Blockflöten umjubelte Melodie der Susani Susani mein Innerstes erbeben. Zum ersten Male erfuhr ich, was das ist, eine Gemeinschaft. Zum ersten Male war ich nicht mehr allein. Und dann kam noch ein anderes, ein unvergessliches zum ersten Male. Ein großes Glück. Ehe wir uns im aufgeschütteten Stroh schlafen legten, tastete ich mich die dunklen Stiege im Turm empor. Als ich oben ins Freie trat, flimmerte ein winterlich klarer Sternenhimmel über mir. Ich erkannte die vielen Sternbilder, den Orion, den Fuhrmann, den großen Bären. Ich erkannte Perseus, den ich vor allen anderen liebte, Andromeda und Cassiopeia. Zu meinen Füßen lagen die verschneiten Bergrücken und Wälder. Dort unten im Tal strömte die Werra. Jenseits erhob sich der Ludwigstein, damals noch eine unbekannte Burg. Nahebei lagen dunkel die Häuser des Dorfes. Unmittelbar unter mir dämmerte hinter den Fenstern des Saales ein rötlicher Kerzenschein. Dort summten und sangen die Kameraden. Und da überkam mich plötzlich ein ganz tiefes Glücksgefühl. Wie traumverloren war das matt silbernde Bergland mit seinen Schatten, wie geheimnisvoll die Grenzenlosigkeit der Nacht mit den strahlenden Sternbildern, wie abgründig das Schweigen, wie liebte ich das alles, wie liebte ich die Welt. Und die Suche nach Frieden. Aber seltsamerweise brachte das Glück, das Übermaß von Glück, keinen Frieden in meine Seele, sondern Unruhe und Traurigkeit. Es war das Glück ohne Frage. Ich glaubte sogar zu wissen, dass ich nie wieder so glücklich sein könnte wie in dieser Stunde. Und doch war es nicht genug. Es fehlte etwas. Ich zitterte vor Glück und ich zitterte gleichzeitig vor Unzufriedenheit und Sehnsucht. Eine Ahnung überkam mich, dass nichts, was ein Menschen auf Erden erlebt, imstande ist, die Ruhelosigkeit in ihm zu stillen. Auch in ihrer schönsten Schönheit war die Welt nicht vollkommen, nicht heil, nicht tröstlich im Letzten. Es gab etwas in mir, in meinem bebenden Knabenherzen, das sich über den flimmernden Glanz der Welt, über jedes Maß an irdischer Seligkeit hinaus, nach einer Seligkeit und Schönheit und Wahrheit verzehrte, die ohne den Hauch der Schwermut, ohne die Gebrochenheit, ohne das Ungenügen sein sollte. In jener Nacht, auf dem Turm der Burg Hanstein, erfuhr ich zum ersten Male, unbestimmt nur und jugendhaft, wie es ist, wenn ein Mensch von dem Verlangen nach Gott überwältigt wird. Berlin, die deutsche Hauptstadt. 1. Von der Insel zur Hauptstadt. Sehen Sie, das ist Berlin. Sehen Sie, das ist Berlin. Jene Stadt, die sich gewaschen hat. Sehen Sie, das ist Berlin. So klang jahrzehntelang der Titelsong des Berliner Kabaretts, die Insulaner, über die Kanäle des Hörfunks. Das war in einer Zeit, als Berlin, besser West-Berlin, tatsächlich den Charakter einer Insel hatte, die von einer feindlichen See umgeben war. Diese feindliche See trug den Namen Deutsche Demokratische Republik. Wenn man die Insel West-Berlin erreichen wollte, musste man entweder eine Menge Kontrollen über sich ergehen lassen, gleichgültig, ob man mit dem Auto oder mit der Bahn anreiste, oder man musste ein Flugzeug nehmen, das einen der Westberliner Flughäfen anflog. Ostberlin, Hauptstadt der DDR. Der Osten der Stadt war nicht etwa Ostberlin, so wie die Bundesbürger zu sagen pflegten. Nein, Ostberlin war seit dem 7.10.1949 Hauptstadt der DDR. Und es war nicht einfach, diesen Teil der Stadt zu besuchen. Denn dort war seit der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik richtiges Ausland. Reisen nach Ostdeutschland waren seitdem Reisen ins Ausland. Wobei der Reisende beim Grenzübertritt zusätzlich schikanösen Kontrollen unterworfen wurde. Passierscheine, Einreisegenehmigungen und hohe Eintrittsgelder in Form des Zwangsumtausches von 25 D-Mark West pro Person in die minderwertige Mark Ost im Verhältnis 1:1. Es gab sogar Zeiten, da war der Ostteil der Stadt für westliche Besucher völlig gesperrt. Zum Beispiel blockierte die russische Besatzungsmacht des Ostsektors von Gesamt-Berlin am 24.06.1948 alle Land- und Wasserwege nach West-Berlin. Kein normaler Bürger konnte danach die Teilstadt auf diesen Wegen erreichen oder verlassen. Daraufhin richteten Amerikaner, Engländer und Franzosen die berühmt gewordene Berliner Luftbrücke ein. Bis zur Aufhebung der Blockade am 12.05.1949 landeten 213.000 Mal Transportflugzeuge auf den Westberliner Flughäfen. Mit diesen Maschinen wurden 1,7 Millionen Tonnen Versorgungsgüter aller Art nach West-Berlin gebracht. So konnten die Stadt überleben. Wenige Jahre später unterbrach die DDR-Regierung alle Telefonverbindungen zwischen West- und Ost-Berlin und untersagte den West-Berlinern die Einreise in ihr Staatsgebiet. Auch das überstand die Stadt. Eine Mauer trennte die Menschen. Aber vor allem die Menschen im Ostteil der Stadt wollten diese Schikanen bald nicht mehr hinnehmen. Im Juni 1953 gab es in der DDR und in ihrer Hauptstadt einen Volksaufstand gegen die Unterdrückung der Bürger durch das Regime. Dieser Aufstand wurde durch den Einsatz von sowjetischem Militär blutig niedergeschlagen. Mehr als 350 Menschen fanden den Tod. Fast 5000 Menschen wurden wegen ihrer Beteiligung an dem Aufstand als Staatsfeinde verhaftet. Die meisten von ihnen mussten langjährige Gefängnisstrafen hinnehmen. Viele verschwanden spurlos. Am 13.08.1961 begann das DDR-Regime, die berühmt-berüchtigte Berliner Mauer zu bauen. Dieser antifaschistische Schutzwall, wie die DDR diese Grenzbefestigung nannte, trennte die beiden Teile der Stadt nunmehr radikal. Und erst im Dezember 1963 waren mit Hilfe von Passierscheinen erstmals wieder Besuche von Westberlinern im Ostteil der Stadt erlaubt. Ein Jahr später konnten auch Rentner aus dem Osten wieder Verwandte in der Bundesrepublik und im Westteil der Stadt besuchen. Aber die arbeitsfähige Bevölkerung blieb von diesen Vergünstigungen ausgeschlossen. Die Mauer fällt. Das ist nun alles Geschichte, die man inzwischen in Büchern nachlesen muss, um sie sich zu vergegenwärtigen. Seitdem am 9.11.1989 nach einer friedlichen und unblutigen Revolution die Mauer und die Grenzbefestigungen Löcher bekommen und schließlich ganz geöffnet worden, ist Berlin wieder vereinigt. War das ein Fest damals in der wiedervereinigten Stadt, in der die Trennung von West und Ost so unerwartet aufgehoben war? Auch überall in Deutschland wurde dieses Ereignis groß gefeiert. Und es wird immer noch und immer wieder gefeiert, dass Deutschland nun vereinigt ist und dass Teilungen und Trennungen aufgehoben und beendet sind. Den Staat DDR gibt es nicht mehr. Er ist als Unrechtsstaat in die Geschichte eingegangen. In wenigen Jahren wird er vor allem jüngeren Menschen auch nur noch aus den Geschichtsbüchern bekannt sein. Ost-Berlin als seine Hauptstadt ist überflüssig geworden. Gesamt-Berlin ist nun als vereinte Stadt wieder Hauptstadt des vereinigten Deutschlands. Das ist für viele Menschen in Deutschland auch ein Grund zu großer Dankbarkeit gegen Gott, der der Herr der Geschichte ist und der auch diese Entwicklung so gelenkt hat. Berlin, der neue Regierungssitz. Im August hat Bundeskanzler Gerhard Schröder sein Büro am neuen Regierungssitz Berlin bezogen. Seitdem wird die Bundesrepublik Deutschland von Berlin aus regiert. Die meisten Ministerien haben ihre neuen Standorte eingenommen und die Minister mit ihren großen Mitarbeiterstäben arbeiten jetzt auch nicht mehr in Bonn, sondern in Berlin. Wir haben uns fast schon daran gewöhnt, dass in den Fernsehnachrichten jetzt nicht mehr Bilder aus Bonn, sondern aus Berlin gezeigt werden. Jetzt sind das Brandenburger Tor, der Reichstag, der Kuhdamm und das neue Regierungsviertel als Hintergrundbilder und als Kulissen des Handelns zu sehen. Katharina von Bora, eine ungewöhnliche Frau. Wir gedenken in diesem Jahr der 500. Wiederkehr des Geburtstags einer ungewöhnlichen Frau, Katharina von Bora, Ehefrau des Reformators Martin Luther. Katharina wurde 1499 in der Nähe von Leipzig im heutigen Bundesland Sachsen geboren. Schon mit 6 Jahren gaben ihre Eltern sie zur Erziehung in ein Kloster. Sie sollte dort als Nonne ein frommes Leben führen, um dadurch später von Gott das ewige Leben im Himmel zu bekommen. Aber am 31. Oktober 1517 schlug Martin Luther seine 95 Thesen zur Reformation der Kirche an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Er sagte darin: Wir können uns nicht durch gute Werke den Himmel verdienen, auch nicht durch ein vorbildliches Leben im Kloster. Allein Jesus, Gottes Sohn, bringt uns durch seinen Tod in den Himmel, wenn wir ihn als unseren Herrn annehmen. Daraufhin verließen viele Mönche und Nonnen ihre Klöster. Auch Katharina floh, hinter Heringsfässern versteckt, aus ihrem Kloster. 1526 heiratete sie in Wittenberg Martin Luther. Gott hätte diesem Mann keine bessere Frau schenken können. In kurzer Zeit machte sie Luthers Junggesellenwohnung zu einem sauberen und freundlichen Heim. Nach einigen Jahren hatte sie Hühner, Gänse und Schweine angeschafft, dazu mehrere große Gärten, sogar einen Bauernhof. Denn an ihrem Mittagstisch saßen oft 20 und mehr Personen. Und Luther verdiente als Professor der Theologie nicht viel. Er konnte seiner Frau nicht viel Geld für den Haushalt geben. Katharina hielt streng alle Störungen von ihrem vielbeschäftigten Mann fern. Sie tröstete ihn auch, wenn ihn Sorgen oder Zweifel quälten. Als Luther einmal mehrere Tage sehr niedergeschlagen war, trat sie plötzlich in schwarzer Trauerkleidung in sein Zimmer. »Wer ist gestorben?« fragte Luther erschrocken. »Gott ist gestorben«, antwortete sie, »denn du willst ja nicht aufhören, dir Sorgen zu machen.« Da musste Luther lachen und wurde wieder froh. Martin Luther und seine Frau hatten sich herzlich lieb. Käthe war ihrem Mann eine echte Gehilfin, so wie Gott es nach der Bibel haben will. Gott schenkte ihnen 3 Söhne und eine Tochter. Allerdings verstand Katharina es auch, nicht selten durch Tränen, ihren Willen gegen ihren Mann durchzusetzen. Sie war eine energische, willensstarke Frau. Deshalb redete Luther sie manchmal im Spaß mit Herr Käthe an. Nach dem Tod ihres Mannes lebte Katharina noch mehrere Jahre. Auch durch Krieg, Flucht und Armut litt sie mit ihren Kindern viel Not. Sie starb 1552 durch einen Unfall, 53 Jahre alt, aber getröstet im Glauben an ihren Heiland Jesus Christus. Der Weg zum Ziel. Sprachkassette für Ausgabe Nr. 29/1/2000. Berlin, Hauptstadt im Umbau. Im letzten Heft haben wir einen kurzen Überblick über die wechselvolle Geschichte Berlins gegeben. Heute machen wir einen Besuch auf der größten Baustelle Europas. Beginnen wollen wir mit ein paar Zahlen. Innerhalb der Stadtgrenzen von Berlin leben ca. 3,5 Millionen Menschen. Im sogenannten unmittelbaren Ballungsraum Berlin sogar mehr als 4 Millionen. Jedem Einwohner bleiben statistisch gesehen 32,9 Quadratmeter Wohnfläche. Auf den Straßen und Autobahnen der Großstadt rollen täglich mehr als 1 Million Autos. Das ist Berlin. Die ehemals geteilte und nun wieder vereinigte Stadt, die alte und wieder neue Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Nun wundert es, dass diese Stadt zwei Kongresszentren hat, zwei Trabrennbahnen, zwei Funk- und Fernsehtürme, zwei Sternwarten, zwei zoologische Gärten, zwei Nationalgalerien. Größte Baustelle Europas. Und wen wundert es, dass diese Stadt zurzeit die größte Baustelle Europas ist? Der Umzug der deutschen Regierung erzwingt den Umbau alter Stadtbereiche und den Neubau ganzer Stadtviertel. Auch das Straßennetz und das Verkehrsnetz von U-Bahn, S-Bahn und Fernbahn werden umgebaut und erweitert. Unterirdisch entstehen neue Tunnelbauten, oberirdisch große Gebäudekomplexe für die Regierungsbehörden. Für viele Menschen, die von Bonn am Rhein nach Berlin an Spree und Havel umgezogen sind oder noch umziehen werden, muss viel neuer Wohnraum geschaffen werden. Und auch Geschäfte, Restaurants und viele andere gehören dazu. Niemand weiß so recht, wie viele Millionen Mark für die Veränderung und Erneuerung der Stadt in den Sand gesetzt werden. Und das sogar in wörtlichem Sinne. Denn der Bauuntergrund in Berlin ist überwiegend sandig, sodass große Anstrengungen notwendig sind, die Tunnelbauten und die Gebäude auf feste und tragfähige Fundamente zu stellen. Schloss Bellevue. Zwei Baustellen der Berliner Republik wollen wir im Folgenden besuchen. Mitten im Tiergarten, einem großen Parkgelände des gleichnamigen Stadtbezirks, liegt das 200 Jahre alte Barockschloss Bellevue. Schon viele Jahre vor der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten war dieses Schloss der Berliner Amtssitz des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Seit den letzten Amtswochen von Richard von Weizsäcker im Jahre 1994 ist das Schloss der erste Amtssitz des deutschen Staatsoberhauptes. Hier residierte danach bereits Roman Herzog, während die Beamten seines Präsidialamtes noch in Bonn arbeiteten. Damit die ca. 150 Mitarbeiter des jetzigen Bundespräsidenten Johannes Rau in der Nähe ihres Chefs arbeiten können, musste ein neues Gebäude errichtet werden. Es entstand auf einer Lichtung mitten im Park. Dadurch brauchten zum Glück nur 83 Bäume gefällt werden. Im Gegenzug wurden dafür dann 670 Neupflanzungen vorgenommen, die allein 3,5 Millionen Mark gekostet haben. Eine verhältnismäßig kleine Summe gegenüber den Gesamtkosten des Gebäudes von mehr als 100 Millionen Mark. Der viergeschossige Neubau ist so angelegt und gestaltet, dass jedes der 130 Büros einen Blick auf den Park hat. Natürlich enthält das Gebäude auch Sitzungsräume, eine Bibliothek, umfangreiche Versorgungs- und Sanitäranlagen, die zu den beiden Innenhöfen des Gebäudes hin ausgerichtet sind, das von den Berlinern wegen seiner Form auch Präsidentenei genannt wird. Das Dach dient, ganz im Sinne des Umweltschutzes, der Energieversorgung des Hauses. Eine 900 Quadratmeter große Solaranlage produziert 15% der benötigten Energie. Das entspricht dem Jahresenergiebedarf von 10 Einfamilienhäusern. Übrigens hatten die Baufirmen während der Bauzeit mit gefährlichen Überbleibseln aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Mehr als 20 Tonnen hochexplosiver Munitionsreste wurden gefunden und mussten entschärft und weggeräumt werden. Bundespräsident Herzog musste deshalb zweimal seinen Amtssitz fluchtartig verlassen. Zum Glück ist aber bei der Beseitigung der Erblasten des letzten Krieges nie etwas passiert. Auch das Schloss Bellevue selbst ist durch Umbauten inzwischen auf den neuesten Stand der Technik gebracht worden. Neue Anlagen zur Sicherheit des Bundespräsidenten waren erforderlich. zum Beispiel eine Mauer entlang des Uferweges an der Spree. Der deutsche Steuerzahler musste dafür ca. 80 Millionen Mark aufbringen. Das Bundeskanzleramt. Während eines Berlin-Aufenthaltes im Jahre 1992 beschloss der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl gegenüber dem Reichstag, dem Sitz des Deutschen Bundestages, das Berliner Domizil des Regierungschefs zu bauen. 836 Architekten aus dem In- und Ausland beteiligten sich an dem Wettbewerb, der die beste Lösung des Bauproblems erbringen sollte. Der deutsche Architekt Axel Schultes erstellte einen Entwurf, der Helmut Kohl sehr gut gefiel. Im Februar 1997 begann dann der Neubau des Kanzleramtes mit dem symbolischen Spatenstich, den der Bundeskanzler persönlich ausführte. Mehr als 400 Millionen Mark wird das Gebäude gekostet haben, wenn es im Jahre 2000 bezugsfertig ist. In seinem Mittelteil wird es 36 Meter hoch sein. Die Seitenteile werden aus fünfstöckigen Verwaltungstrakten bestehen. Es wird 310 Büros haben, in denen ca. 400 Mitarbeiter des Kanzlers arbeiten. Ihre Autos können sie in einer großen Tiefgarage abstellen. Durch die Gestaltung von zwei Wintergärten und durch die Verwendung von viel Glas wirkt das mächtige Haus freundlich und durchlässig. Helmut Kohl wird es sicher sehr bedauern, dass er das Haus nicht mehr beziehen kann, da er bekanntlich die Bundestagswahl 1998 verloren hat. Ob das neue Kanzleramt seinem Nachfolger Gerhard Schröder gefällt und wie lange er daran arbeiten und regieren kann, muss sich erst noch erweisen. Einmal um die Welt reisen. Eine verrückte Idee. Ich war 17 Jahre alt und eigentlich auf dem besten Weg, das Abitur zu machen und zu studieren, als mir ein Buch von einem Globetrotter in die Hände fiel. Darin berichtete er von seinen Erlebnissen auf einer Weltreise, nur mit Rucksack und per Anhalter. Klasse, diese verrückte Idee begeisterte mich. Als ich in den folgenden Jahren in Europa unterwegs war, lernte ich viele Menschen aus den verschiedensten Ländern kennen, die schon seit Jahren on the road lebten. Da stand für mich fest, genau das will ich auch. Gesagt, getan. Ich brach die Schule ab, zog von zu Hause aus und begann in Neustadt, Holstein, das ist in der Nähe von Lübeck, eine Lehre als Koch. Ich dachte mir, mit diesem Job komme ich viel in der Welt herum und kann mir meine Reise gut finanzieren. Auf der Suche nach Orientierung. In der Zeit der Lehre brachen wichtige Fragen in mir auf. Wozu lebe ich eigentlich? Reicht es, für mich allein glücklich zu werden, oder gibt es auch einen tieferen Sinn meines Daseins? Was ist mein Beitrag für die Welt, in der ich lebe? Ich komme zwar nicht aus einem religiösen Elternhaus, doch stellte sich auch mir die Frage nach Gott. Gibt es ihn? Wenn ja, wer ist das und was hat er mit mir zu tun? Ich begann, mich mit verschiedenen Dingen zu beschäftigen. Ich kam mit Leuten zusammen, die politisch aktiv waren und arbeitete selbst in einer Menschenrechtsgruppe mit. Ich schaute mir an, wie die zusammengebastelte Religion unserer modernen Zeit, Esoterik, New Age, aussahen. Auch mit Drogen hatte ich ein wenig zu tun. Im Nachhinein verstehe ich diese Zeit so, dass ich anfing, auf eigenen Füßen zu stehen und zu meinem Leben ein eigenes Profil zu geben. Dahinter stand die Angst, oberflächlich und spießbürgerlich zu werden. Ich wollte mein Leben einfach nicht dem Materialismus unserer Konsumgesellschaft opfern. Sätze wie, Du bist, was du hast, und je mehr du hast, desto wertvoller bist du. Die unausgesprochen mit uns gehen, lehnte ich ab. Noch heute bin ich froh, dass ich damals diesen göttlichen Blick hatte und diese Sehnsucht nach mehr verspürte. Kontakt zu jungen Christen. In dieser Zeit lernte ich auch junge Christen kennen. Zum einen fand ich sie furchtbar altmodisch in ihren moralischen Ansichten. Zum anderen fand ich es aber spannend, sie kennenzulernen. Es beeindruckte mich zu sehen, wie sie die Bibel ernst nahmen als Gottes Wort. Ihr Glaube an Jesus Christus war kein Sonntagsglaube und auch kein Lippenbekenntnis, sondern hatte viel mit ihrem Leben zu tun. Ich fand sie ungeheuer herausfordernd. Ich spürte, dass ich ihnen mit meinen Fragen und meiner Sehnsucht nicht egal war. Ja, noch mehr. Je mehr ich nachfragte, um sie zu verstehen, desto mehr wuchs die Wertschätzung zueinander. Es entstanden Freundschaften. Hinzu kam, dass mich faszinierte, was ich in der Bibel von Gott und dem menschlichen Zusammenleben las. Dass wir Menschen nicht dem Zufall entspringen, sondern dass Gott unser Schöpfer ist. Dass dieser Gott ein Gott des Friedens ist, der Schwerter zu Pflugscharen schmieden will. Dass die ersten Christen ihr Hab und Gut miteinander teilten. Dies alles war für mich eine echte Alternative zu der Weltanschauung und der Gesellschaft, in der ich lebte. Was mich tief berührte, war die Vorstellung, dass der Gott der Bibel nicht irgendein Weltprinzip oder eine gute Idee ist. Nein, er ist viel mehr, nämlich ein Du. Er ist ein Gegenüber, eine Person, die jedem von uns begegnen will und die mit uns leben will. Ich erinnere mich noch gut an eine Osterdemonstration für Frieden und Abrüstung, bei der ich ein Gespräch mit Christus erlebte. Man kann dies natürlich psychologisch in Frage stellen und als Gedankenspiel abtun. Für mich aber war dies eine geheimnisvolle Erfahrung, durch die ich die Liebe Jesu erfuhr. Das war für mich so echt wie jede zwischenmenschliche Begegnung auch. Die Lebenswende. Kurz darauf war es dann für mich soweit. Ich hatte bereits vieles über den christlichen Glauben und Jesus Christus in Erfahrung gebracht. Und ich wusste, genug jetzt. Ich muss die Sache festmachen. Nun liegt es an mir, ob ich mein Leben mit Christus gestalten will oder nicht. Es liegt in meiner Hand, auf mich allein angewiesen zu bleiben oder an der Seite Gottes zu leben, der mir seine Hilfe verspricht. Es ist wie mit einer Freundschaft oder einer Partnerschaft. Es kommt der Augenblick, in dem man sich einen Ruck geben muss und sich entscheiden muss. Ich sagte mir, ich will wissen, was dran ist. Und so entschloss ich mich, ab jetzt mein Leben mit Jesus zu leben. Ich vertraute ihm mein Leben im Gebet an, wobei mir zwei Christen halfen. Der christliche Glaube ist für mich auch keine Ideologie mehr über Gott und Moral. Vielmehr erlebe ich den Glauben als eine tiefe Beziehung zu Gott. Durch Christus reicht Gott mir die Hand und gibt mir ein neues Zuhause. Durch ihn, Christus, will Gott mich von allem befreien, was mich hindert, wirklich zu leben. Von meiner Schuld, meinen Ängsten, meinem Egoismus und meiner Hilflosigkeit. Glaube an Gott ist für mich Befreiung zum Leben. Jesus ist gekommen, um sich auf unsere Seite zu stellen, da, wo wir verletzt und enttäuscht sind. Er steht zu uns, wo wir vor lauter Verzweiflung und Wut die Hoffnung aufgeben. Er ruft uns zu, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch eure Last abnehmen. Matthäus 11, Vers 28. An anderer Stelle in der Bibel lesen wir, wie Jesus sagt, ich bin gekommen, den Gefangenen und Zerschlagenen zu verkünden dass sie frei sein sollen. Lukas 4, Vers 18. Jesus gibt uns Hoffnung. Bei ihm hat unser Unglück nicht das letzte Wort. Im Gegenteil, Jesus will uns die Kraft geben, an den Herausforderungen unseres Lebens nicht zu zerbrechen, sondern an ihnen zu reifen. Er lädt uns ein, bei ihm ein Ja zu unserem Leben zu finden und damit auch die Kraft, es zu gestalten. So bleiben wir frei und so wird der Glaube zu einer Kraft, der die Welt verändert. Wie es weitergeht. Jesus hat einmal einen interessanten Vergleich benutzt. Wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet, geht es ähnlich zu wie bei einem Senfkorn, das jemand auf seinen Acker gesät hat. Es gibt keinen kleineren Samen, aber was daraus wächst, wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es wird ein richtiger Baum, so dass die Vögel kommen und in seinen Zweigen ihre Nester bauen. Matthäus 13, 31 und 32. Ich sagte mir, wenn der Glaube so stark ist, will ich es wagen. Und so wurde aus der verrückten Idee, um die Welt zu reisen, ein Auftrag Gottes. Ich sah mich von ihm zur Mission berufen, das heißt zur Aufgabe, anderen Menschen weiterzusagen, was mir Jesus Christus bedeutet und was uns die Bibel sagt. Ich begann, Theologie zu studieren. Es war mir wichtig, die Bibel noch besser kennenzulernen und mich so auf einen Dienst als Pastor und Missionar vorzubereiten. Ab Januar 2000 werde ich zusammen mit meiner Frau in Brasilien Menschen von Jesus weitersagen. So wunderbar, dass ich dein Kind sein darf, weil Jesus meine Sünden auf sich nahm. Herr, ich freue mich auf den Tag, wenn du mir schenkst, denn ich weiß, dass du lebst und bist bei mir. Manches wird mich heute auch betrüben, doch deine Freude, Herr, die bleibt bestehen. Herr, ich freue mich auf den Tag, den du mir schenkst, denn ich weiß, dass du lebst und bist bei mir. Moderne deutsche Geschichte. Deutschland von 1960 bis 1970. Wohlstand und Protest. Am Anfang der 60er Jahre war die Bundesrepublik Deutschland politisch und wirtschaftlich ein stabiler Staat. Aus den Trümmern der Niederlage von 1945 war ein neues demokratisches Deutschland entstanden. Bundeskanzler Konrad Adenauer hatte es durch die Mitgliedschaft in der NATO fest in die Gemeinschaft des Westens eingefügt. Er hatte alle Versuche Stalins zurückgewiesen, Westdeutschland zum Kommunismus herüberzulocken. Die SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, wäre allerdings gern auf Angebote des Ostens zu Gesprächen eingegangen. Aber sie war in der Opposition. Die Bundesrepublik wurde von der bürgerlichen CDU, Christlich-Demokratische Union, unter Adenauer zusammen mit der kleineren liberalen FDP, Freie Demokratische Partei, in einer sogenannten kleinen Koalition regiert. Die SPD war die zweite große Partei neben der CDU. Infolge des Wirtschaftswunders in den 50er Jahren herrschte Anfang der 60er Jahre Vollbeschäftigung. Der Wohlstand wuchs. Die soziale Marktwirtschaft hatte sich bewährt. Sie bedeutet freier Markt, freier Handel, aber mit sozialer Verantwortung, mit Fürsorge auch für die Ärmeren. Kommunismus in Ostdeutschland. In Ostdeutschland, der DDR, Deutsche Demokratische Republik, herrschte die SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Die Menschen wurden gezwungen, im Sinne des Kommunismus zu leben und zu denken. Wer das nicht tat, wie zum Beispiel viele Christen, musste Nachteile in der Schule oder auf dem Arbeitsplatz hinnehmen oder kam sogar ins Gefängnis. In der DDR wurde die gesamte Wirtschaft vom Staat gelenkt. Deshalb wurde hier nicht so viel produziert wie in Westdeutschland, was einen erheblich niedrigeren Lebensstandard zur Folge hatte. Deshalb flüchteten jedes Jahr viele Tausende durch den eisernen Vorhang in den goldenen Westen. So verlor die Wirtschaft der DDR viele wertvolle Arbeitskräfte. Der Mauerbau. Adenauer und die CDU hofften, eines Tages den Kommunismus in der DDR beseitigen und die DDR mit der Bundesrepublik vereinigen zu können. Die USA unter ihrem neuen Präsidenten John F. Kennedy war jedoch nicht bereit, hierfür das Risiko eines Atomkrieges einzugehen. Die neue amerikanische Politik erkannte die Koexistenz an. Das heißt, das Nebeneinanderbestehen der beiden großen Machtblöcke des Westens und des Ostens. Deshalb nahm die USA es hin, dass die DDR im August 1961 an der Grenze zur Bundesrepublik und um West-Berlin herum eine hohe Mauer errichtete, damit niemand mehr aus der DDR fliehen konnte. Wer trotzdem versuchte, heimlich über die Mauer zu klettern, wurde von der Grenzpolizei erschossen. Der DDR blieben so viele gute Arbeitskräfte erhalten und langsam zog auch dort ein bescheidener Wohlstand ein. Große Koalition. 1963 trat Adenauer als Bundeskanzler zurück. Sein Nachfolger wurde der bisherige Wirtschaftsminister Erhard, der sogenannte Vater des deutschen Wirtschaftswunders. Mitte der 60er Jahre kam es zum ersten Mal zu einem wirtschaftlichen Abschwung, einer Rezession. Als Folge davon stiegen Arbeitslosigkeit und die Preise. Die Steuereinnahmen für den Staat gingen dagegen zurück. Die FDP wollte die Rezession anders bekämpfen als die CDU. Darüber zerbrach 1966 die Koalition. Unter dem neuen Bundeskanzler Kiesinger bildeten CDU und SPD deshalb eine große Koalition. Nur gemeinsam konnten die beiden großen Parteien die wirtschaftliche Rezession und einige andere wichtige Aufgaben bewältigen. Man wollte jedoch nur einige Jahre zusammenbleiben. Denn wenn eine Regierung im Parlament keine starke Opposition hat, kann sie leicht ihre Macht missbrauchen. Schon nach 2 Jahren konnte die Große Koalition einen neuen wirtschaftlichen Aufschwung herbeiführen. Der Staat stellte mehrere Milliarden Mark für staatliche Aufträge, zum Beispiel Bauten, zur Verfügung. Dadurch wurde die gesamte Wirtschaft neu in Gang gebracht. Die Notstandsgesetze. Eine andere gemeinsam von der Großen Koalition zu lösende Aufgabe waren die Gesetze für den staatlichen Notstand, die Notstandsgesetze. Die Bundesrepublik war zwar ein selbstständiger Staat geworden, aber die 3 westlichen Siegermächte hatten bisher immer noch einige Rechte für sich behalten. Sie wollten in Krisensituationen das letzte Wort haben, wenn zum Beispiel große Unruhen in der Bundesrepublik ausbrechen würden oder diese von außen angegriffen würde. Die Westmächte hatten diese Rechte auch zum Schutz ihrer eigenen, noch in der Bundesrepublik stationierten Truppen vorbehalten. Die Deutschen wollten jedoch jetzt über alle Macht in ihrem Staat selber verfügen. Und nun waren die 3 Siegermächte auch bereit, auf ihre letzten Rechte zu verzichten. Dazu mussten aber die Notstandsgesetze geschaffen werden. Diese erlaubten zum Beispiel dem Staat, in Krisensituationen Telefongespräche mitzuhören, Briefe zu öffnen und Zivilisten zu bestimmten Aufgaben zu zwingen. Die Männer, die Deutschland nach 1945 regierten, wollten der Regierung viel Macht geben. Denn die demokratische Weimarer Republik 1919 bis 1933 war daran zugrunde gegangen, dass der Staat die totalitären Nationalsozialisten und Kommunisten mit zu wenig Macht und Nachdruck bekämpft hatte. So etwas sollte sich nicht wiederholen. Ein neues Denken entsteht. Während der 60er Jahre vollzog sich eine Veränderung im Denken vieler junger Menschen in der Bundesrepublik. Die Generation nach dem Krieg war ganz damit beschäftigt gewesen, Deutschland wieder aufzubauen. Als Tugenden galten deshalb Fleiß, Pflichterfüllung, Gehorsam, Achtung vor den öffentlichen Institutionen wie Schule, Polizei und Armee, Staat und Kirche. Auch in der Hitlerzeit davor, 1933 bis 1945, waren die Deutschen zum Gehorsam erzogen worden. In den 60er Jahren war jedoch eine neue Generation herangewachsen. Sie hatte den Untergang der Demokratie 1933 in Deutschland durch Hitler nicht selber miterlebt. Sie wollten nichts davon wissen, dass nur ein starker Staat Unheil durch radikale Gruppen und Parteien verhindern kann. Sie war im Wohlstand aufgewachsen und gewohnt, ihre Wünsche erfüllt zu bekommen. Diese jungen Leute wollten sich deshalb den vielen älteren Menschen im Staat nicht mehr unterordnen. Sie hatten keine Achtung mehr vor den öffentlichen Autoritäten wie Schule, Polizei, Armee und Kirche. Sie wollten selber mitreden und mitbestimmen. Sie wollten so viel Freiheit wie möglich für sich haben. Sie verlangten überall im Staat nach Reformen. Proteste. Schon seit Anfang der 60er Jahre war eine kritische Haltung in der deutschen Öffentlichkeit entstanden. Infolgedessen hatte man endlich begonnen, die Nazi-Verbrecher, soweit man sie verhaften konnte, gerecht zu bestrafen. Auch die von der Regierung geplanten Notstandsgesetze wurden in der Öffentlichkeit heftig bekämpft. Man meinte, damit würde der Staat zu viel Macht bekommen. Die Gesetze wurden dann trotzdem 1968 von der Großen Koalition beschlossen. Denn sie waren keine Gefahr für die Freiheit des Einzelnen. Dafür hatte die SPD gesorgt. Und der Staat braucht für den Fall eines Bürgerkriegs oder Kriegs diese Gesetze. Auch gegen den Vietnamkrieg der Amerikaner wurden in der Öffentlichkeit von der Jugend große Demonstrationen durchgeführt. Die außerparlamentarische Opposition. Ihren Höhepunkt erreichte die Protestbewegung der Jugend in den Jahren 1968-69. Es bildete sich die sogenannte außerparlamentarische Opposition, die APO. Außerparlamentarisch deshalb, weil auf der Straße, außerhalb des Parlaments, des Bundestages. Die Anführer der Protestbewegung waren die Studenten. Sie forderten mehr Mitbestimmung an den Universitäten. Sie zwangen die Professoren in den Vorlesungen, über ihre Forderungen zu diskutieren. Sie störten oder verhinderten Vorlesungen durch die Besetzung von Räumen. Manchmal zerstörten sie auch Büroräume an Universitäten oder in Redaktionen von konservativen Zeitungen. Durch das alles wollten sie ihren Protest gegen die Reichen und Besitzenden, gegen das Establishment zum Ausdruck bringen. Häufig vertraten sie auch marxistische Ansichten. Sie forderten Enteignung der Reichen und Mächtigen. Allen Menschen sollte es gut gehen. Bei Straßenschlachten zwischen Demonstranten und Polizei kamen damals in Deutschland mehrere Menschen ums Leben. Viele wurden verletzt. Schon 1969 löste sich die APO wieder auf. Sie konnten keine Revolution in Deutschland entfesseln. Aber sie hat das Denken vieler jüngerer Menschen damals geprägt. Diese haben später in ihren Berufen ihre Ansichten verbreitet und im Rahmen ihrer Möglichkeiten in die Tat umgesetzt und so ein neues Denken in Deutschland hervorgerufen. Das hat bis heute zu vielen Reformen geführt. Wir nennen solch eine Veränderung des Denkens und Lebens eine Kulturrevolution. Zu viel Freiheit führt zum Egoismus. Die 60er Jahre sind deshalb ein wichtiger Wendepunkt in Deutschland und ähnlich auch in anderen westlichen Ländern. Seitdem stehen die Menschen in Deutschland dem Staat mehr oder weniger kritisch gegenüber. Sie sagen offen ihre Meinung. Sie kämpfen für ihre vermeintlichen Rechte durch Demonstrationen und manchmal auch Gewaltanwendung. Seitdem fordern die Menschen so viel Freiheit für sich wie möglich. Ihr persönliches Wohlergehen ist ihnen am wichtigsten. Ihr Ich steht für sie im Mittelpunkt. Das jedoch führt zum Egoismus. Ich, im Lateinisch Ego, daher Egoismus. So nimmt seitdem in Deutschland die Bereitschaft ab, Opfer für andere zu bringen, sich einzusetzen für die Gemeinschaft und den Staat mit seinen nützlichen, das Leben sichernden Ordnungen. Man strebt nach Selbstverwirklichung. Man will möglichst viel Gewinn für sich selber sichern. Zwar kann man verstehen, dass die Jugend in den 60er Jahren mehr Möglichkeiten zum Mitarbeiten und Mitbestimmen haben wollte. Manches ist durch ihren Protest im öffentlichen Leben lebendiger, ehrlicher, besser geworden. Aber die Kulturrevolution der 60er Jahre hat den Charakter der Deutschen aufs Ganze gesehen zum Schlechteren hin verändert. Schuld an dem Aufstand der Jugend hatte auch die ältere Generation. Sie wollte ihre Macht nicht aus der Hand geben. Adenauer, war bei seinem Rücktritt 1963 bereits 87 Jahre alt. Sie lehnte Reformen ab. Der Apostel Paulus schreibt: Wie die Glieder eines Körpers sollen in der christlichen Gemeinde Alte und Junge zusammenarbeiten. Denn beide können sich gut ergänzen. Die Älteren haben mehr Erfahrung und Lebensweisheit, die Jüngeren mehr Einsatzbereitschaft und Wagemut. Karneval, eine närrische Zeit. Im Frühling feiert man in manchen Gegenden Deutschlands Karneval. Es ist ein altes Brauchtumsfest, aber nicht zu verwechseln mit der Fastnacht. In diesem Artikel soll es um den Kölner Karneval gehen. Er gehört zu den bekanntesten in ganz Deutschland und wird hier stellvertretend für den Karneval des Rheinlandes beschrieben. Feste feiern. Der Karneval, so wie er heute gefeiert wird, hat seinen Ursprung im Jahre 1823. Damals war das Rheinland von den Franzosen besetzt. Diese Besetzung wurde nun endgültig aufgehoben. Karneval wird jeweils vom 11.11. bis zum Aschermittwoch des folgenden Jahres gefeiert. Am 11.11. wird die neue Karnevalssession eröffnet. Nun folgen bis Weiberfastnacht Karnevalssitzungen. Zu diesen Sitzungen geht man verkleidet. Der Sitzungsvorstand ist ein sogenannter Elferrat, dessen Name unter Spott an die französische Besatzungszeit erinnern soll. Mitglied im Elferrat zu sein, ist eine große Ehre. Während der Sitzungen wird viel gesungen, hauptsächlich in Kölsch, Kölner Dialekt. Tanzgarten und Büttenredner treten auf. Höhepunkt einer jeden Sitzung ist die Ankunft des Dreigestirns, bestehend aus Prinz, Bauer und Jungfrau. Das Dreigestirn wird jedes Jahr neu bestimmt. Es trägt prächtige Uniformen und besteht aus drei Männern, die für die Zeit vom 11.11. bis Aschermittwoch unbezahlten Urlaub nehmen, um allen Verpflichtungen nachkommen zu können. Von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag gehört Köln dem Straßenkarneval. Viele Geschäfte haben in diesen 6 Tagen geschlossen. Schulen und Universitäten sind Rosenmontag und Veilchendienstag auf jeden Fall geschlossen. Der Straßenkarneval bindet alle Bewohner Kölns ein. Zu allen Tages- und Nachtzeiten findet man Verkleidete, fröhlich feiern in der einzelnen Stadt. Höhepunkt des Straßenkarnevals ist der Rosenmontagszug. Der Zug besteht aus Themenwagen, Fußgruppen, Musikkapellen, Garden und dem Wagen des Dreigestirns. Die Themenwagen sind dekorierte Trecker oder LKW-Anhänger, die einem aktuellen Thema, zum Beispiel aus der Politik, entsprechend meist humorvoll gestaltet werden. Themenwagen werden von Vereinen und Gruppen in mühevoller Kleinarbeit erstellt. Oft dauert die Herstellung der Dekoration fast das ganze Jahr. Fußgruppen werden aus kleinen Vereinen und Gruppen gebildet. Sie tragen alle die gleichen Kostüme. Garden sind Männergruppen, die zu Karnevalsvereinen gehören. Sie tragen Uniformen, die das französische Militär verstopfen sollten. Statt der Gewehre mit dem Bajonett trugen sie Holzgewehre mit Rosen im Lauf. Die Mitfahrenden auf den Themenwagen, die Fußgruppe und das Dreigestirn werfen Bonbons, Kamelle und andere Süßigkeiten in die am Straßenrand stehende Menge. In Köln stehen beim Rosenmontagszug über 1 Million Menschen am Straßenrand. Der Umzug führt durch die Innenstadt und dauert mehrere Stunden. In Auszügen wird er vom Fernsehen übertragen. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Die Karnevalssession endet am Aschermittwoch, 6 Wochen vor Ostern. Mit dem Aschermittwoch beginnt in der katholischen Kirche die Fastenzeit. Diese Zeit wird erst am Ostersonntag beendet. In den vergangenen Jahrhunderten wurde der Karneval von der katholischen Kirche sehr gefördert und gestützt. Das hatte auch folgenden Grund. Im Februar wurden die Vorräte, die die Menschen eingelagert hatten, allmählich knapp. Bis Ostern, wenn das erste Gemüse wieder geerntet werden konnte, würden sie nie reichen. Daher sollte das Volk während des Straßenkarnevals noch einmal ordentlich feiern, essen und trinken. Die Fastenzeit danach war nötig, um mit dem Wenigen, das es dann noch gab, über die Runden zu kommen. Diese 6 kargen Wochen waren leichter zu ertragen, wenn man vorher ausschweifend von allem genossen hatte. Gott spricht: Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Die Bibel, Jeremia 29, 12 bis 14a. Der Frühling hat sich eingestellt. Wohlan, wer will ihn sehen? Der muss mit mir ins freie Feld, ins grüne Feld nun gehen. doch manchmal zurück. Ein harter Kampf und ich unterliege oft. Aber mein Herr sieht mich an. Er streckt mir seine Hand.